Die zentrale Veranstaltung Perus zum Tag der Sonne fand am 7. April in Lima statt. Der Vorsitzende der Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten Perus und gemeinsame Vorsitzende des amerikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pektusan 2017, der Chefsekretär der peruanischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studiengruppe und weitere Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Organisationen und Organe und die Massen sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter und die Botschaftsangehörigen der TFA-IACA in Peru nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, Genosse Kim Il-sung sei fürwahr ein großer Führer und gütiger Vater des koreanischen Volkes und einmaliger Staatspolitiker gewesen, der von allen Menschen respektiert worden sei. Er sei ein unvergleichlich hervorragender Mann mit unvergänglichen Verdiensten gewesen, die von Jahrhundert zu Jahrhundert überliefert werden.